Morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So, I hope I finished with a great challenging thought yesterday. Ich hoffe, ich habe gestern mit guten Gedanken abgeschlossen, die dich herausfordern. I hope you spent some time sitting down. Ich hoffe, du hast dir einige Zeit genommen, dich hingesetzt. And reflecting in your heart. Und in deinem Herzen nachgedacht. People walking around from church after church after church telling about your daily conduct. Wie die Leute von Gemeinde zu Gemeinde laufen und dort erzählen, wie du dich verhältst. And I hope that you could say that would be wonderful because that would edify the church. Und ich hoffe, dass du sagen konntest, das wäre wunderbar, denn das würde die Gemeinde erbauen. But if you would have to say. Aber wenn du sagen musstest. Oh my goodness, I hope this never happens. Ach du meine Güte, ich hoffe, das passiert nie. Then you need to change your conduct. Dann musst du dein Verhalten ändern. Think about this. Denk darüber nach. Our lives, the Bible says, are living epistles. Unser Leben, so sagt die Bibel, ist ein lebendiger Brief. Read by all men. Der von allen Menschen gelesen wird. So if you are a living epistle that men shouldn't read because it's embarrassing. Wenn du also ein lebendiger Brief bist, den die Menschen nicht lesen sollten, weil es peinlich ist. You don't represent Jesus very well. Dann repräsentierst du Jesus nicht sehr gut. You know, I have two passions. Ich habe zwei Leidenschaften. Actually, I have a few more. Tatsächlich habe ich natürlich ein paar mehr. You know, Debbie is one of my passions. Debbie ist eine meiner Leidenschaften. Daniel is one of my passions. Daniel ist eine meiner Leidenschaften. But in the ministry and kingdom and serving Jesus, I have two great passions. Aber im Reich Gottes und im Dienst an Jesus habe ich zwei große Leidenschaften. And here are my two passions. Das sind meine zwei Leidenschaften. I love to teach people everything that Jesus did for us so that they can experience the fullness of life. Ich liebe es, Menschen zu lehren, was Jesus für uns getan hat, damit sie die Fülle des Lebens erfahren können. So that they can live a life of abundance, victory, peace, joy, love. So dass sie ein Leben in Fülle, Sieg, Frieden, Freude und Liebe leben können. I love it how God used me to open the eyes of so many people destroyed by religion. Ich liebe es, wie Gott mich benutzt hat, um die Augen so vieler Menschen zu öffnen, die von der Religion zerstört wurden. And set them free into the liberty that comes from Jesus. Um sie in diese Freiheit zu führen, die von Jesus kommt. So this is a passion that I think I will have hopefully to the end of my life. Dies ist eine Leidenschaft, die ich hoffentlich bis an mein Lebensende haben werde. But you know, as long as I can remember back, since about 19 years old, when I started to serve Jesus totally. Aber weißt du, solange ich mich zurückerinnern kann, als ich mit etwa 19 Jahren anfing, Jesus zu dienen. Here is another passion that I've had. Gibt es noch eine andere Leidenschaft? That not only do I want to teach people how they can experience the fullness of what Jesus did. Ich möchte nicht nur Menschen lehren, wie sie die Fülle dessen, was Jesus getan hat, zum Ausdruck bringen können. But I want to teach people how to live a life worthy of the one who laid down his life for us. Ich möchte die Menschen lehren, wie sie ein Leben führen können, das demjenigen würdig ist, der sein Leben für uns hingegeben hat. I was very young. Ich war sehr jung. One day God said to me. Da sagte Gott eines Tages zu mir. Carefully go through the epistles. Geh sorgfältig die Briefe durch. And then you will see that basically the epistles are divided into two subjects. Dann wirst du sehen, dass die Briefe grundsätzlich in zwei Themen unterteilt sind. Now I understand there are different subjects that the apostles address. Ich verstehe, dass es verschiedene Themen gibt, die die Apostel ansprechen. But here is what the Lord has shown me. Aber Folgendes hat mir der Herr gezeigt. Basically the epistles are divided into these two categories. Im Grunde sind die Briefe in diese beiden Kategorien unterteilt. To teach the people the truth. Den Menschen die Wahrheit zu lehren. The truth of who Jesus is, the truth of what Jesus has done, and the truth of who they are in Jesus. Die Wahrheit darüber, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und wer sie in Jesus sind. And the other part is to teach them how to now live their lives properly. Und der andere Teil besteht darin, sie zu lehren, wie sie ihr Leben richtig leben können. Live their lives worthy of Jesus Christ. Ihr Leben so zu leben, dass sie Jesus Christus würdig sind. So these two things have been my passion. Diese beiden Dinge sind meine Leidenschaft. So it is my passion to be used by God. Es ist meine Leidenschaft, von Gott benutzt zu werden. To influence Christians to live a life that reflects Jesus. Um Christen zu beeinflussen, ein Leben zu führen, das Jesus widerspiegelt. And obviously, this has been the heart of the Apostle Paul. Offensichtlich war dies auch das Herz des Apostels Paulus. So Paul did that by constantly teaching Christians how they're supposed to live. Now they're followers of Jesus. Paulus tat dies, indem er die Christen ständig lehrte, wie sie als Nachfolger Jesu leben sollten. But Paul also did this to constantly model to people how to live their lives worthy of Jesus. Aber Paulus tat dies auch, indem er den Menschen ständig vorlebte, wie sie ein Leben führen sollten, das Jesus würdig ist. So that's what he sent Timothy there for. Deshalb hat er Timotheus dorthin geschickt. And this must be the passion of every Christian. Das muss die Leidenschaft eines jeden Christen sein. Look, and then he adds. Dann fügt er hinzu. And of the teachings that I bring to every church everywhere. Und von den Lehren, die ich überall in jeder Gemeinde lehre. You see, Timothy traveled with Paul all over the place. Timotheus reiste mit Paulus durch die ganze Welt. So Timothy heard what Paul taught all of the churches, but he also watched how Paul lived his life when he wasn't in the meetings teaching. Timotheus hörte, was Paulus allen Gemeinden lehrte, aber er beobachtete auch, wie Paulus sein Leben lebte, wenn er nicht in den Sammlungen war und lehrte. And Timothy was such a trusted servant because he was so faithful to Jesus. Timotheus war ein so zuverlässiger Diener, weil er Jesus so treu war. That Paul trusted him to teach the stuff that he himself taught. Dass Paulus ihm vertraute, die Dinge zu lehren, die er selbst lehrte. You know, last year at our School of the Prophetic and Supernatural. Letztes Jahr gab es in unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. There was such a sweet move of the Holy Spirit one evening. Eines Abends eine so schöne Bewegung des Heiligen Geistes. That I was so drunk in the Holy Spirit. Ich war so betrunken im Heiligen Geist. I couldn't speak. Ich konnte nicht sprechen. I couldn't walk. Ich konnte nicht mal gehen. I was drunk. Ich war betrunken. I mean, it was crazy. Es war verrückt. And then somebody of the staff said, finish the meeting, let people go to bed, there's nothing going to happen anymore today, it's just too crazy. Ein Mitarbeiter sagte, beendet die Versammlung, lass die Leute ins Bett gehen, heute wird nichts mehr passieren, es ist zu verrückt. And I couldn't give clear instruction because I was too drunk to speak. Ich konnte gar keine klaren Anweisungen geben, weil ich zu betrunken war, um zu sprechen. Drunk in the Holy Spirit. Betrunken im Heiligen Geist. But I was able to see and hear what's going on. Aber ich war in der Lage zu sehen und zu hören, was vor sich ging. I managed to express that Daniel should teach. Ich konnte Daniel mitteilen, dass er lehren sollte. In my drunk state. In meinem betrunkenen Zustand. I got so proud of Daniel. War ich so stolz auf Daniel. I thought he teaches the things that I taught in such a beautiful way. Oh my goodness. Ich dachte, er lehrt die Dinge, die ich lehre, auf so schöne Weise. Meine Güte. I almost wished I would be drunk the whole week so he could teach the whole week, but he wouldn't like that. Ich wünschte fast, ich wäre die ganze Woche so betrunken, damit er die Woche unterrichten könnte. Aber das hätte ihm nicht gefallen. You see, Timothy didn't want to bring his own doctrines to the church. Timotheus wollte nicht seine eigenen Lehren in die Gemeinde bringen. He wanted to share the heart and the teachings that Jesus gave to Paul. Er wollte das Herz und die Lehren weitergeben, die Jesus Paulus gegeben hatte. What a beautiful way of spiritual father and spiritual son. Was für eine schöne Art und Weise zwischen einem geistlichen Vater und einem geistlichen Sohn. See you guys all tomorrow. Wir sehen uns alle morgen.